entweichen ihr Sorgen, verschwinde du Schmerze. Ach, Jesu, entweichen ihr Sorgen, verschwinde du Schmerze. Entweichen ihr Sorgen, verschwinde du Schmerze. Ach, Thank you. Gott vor Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.